damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wie kann man? Heute geht es um Facebook Live Audio. Kuva macht ja mittlerweile auch die Live-Sendung und wir haben da recht positive Resonanz bekommen von den Zuhörern und auch denjenigen, die da mit dran arbeiten, die da mit dahinter stecken. Und wir haben auch bald wieder ein Live-Event. Mehr dazu findet ihr wie üblich auf unserer Webseite. Ja, fangen wir aber jetzt mal an mit Facebook Live Audio. Facebook Live Audio, das ist ein Dienst ähnlich des Live-Videos, wo eben eine Tonspur anstatt einem Video übertragen wird, wobei es technisch da ein bisschen anders aussieht. Bei Live Audio denkt man ja eigentlich daran, dass man auf Start drückt und einfach Ton übertragen wird. Das ist aber leider nicht der Fall. Der Fall sieht trotzdem noch recht überschaubar schlimm aus. Ja, gut, von schlimm kann man eigentlich nicht sprechen. Sagen wir recht überschaubar. Wir gehen auf Live und starten dann eine Live-Audio-Übertragung. Und wenn wir die dann starten, dann machen wir im Prinzip nichts anderes, als ein Video mit einem schwarzen Bild zu streamen auf Facebook. Bei Facebook wird das natürlich dann schon als Live-Audio angezeigt. Da steht dann auch zum Beispiel bei mir, Manuel ist gerade live. Und dann steht da halt auch, Manuel hat sein Live-Audio geteilt, wenn ich es denn teilen möchte. Das kann man nämlich, nachdem man das Live-Audio, also die Live-Übertragung beendet hat, auswählen. Oder ich kann es mir auch in meine Videobibliothek abspeichern. Warum in Videobibliothek und nicht einfach in die Audiomediathek? Ganz einfach, weil es eben ein Video mit Standbild ist. Man kann natürlich das schwarze Bild auch gegen das Profilbild ersetzen. Oder wenn ich von einer Facebook-Seite streame, da gibt es dann die Hochladen-Taste. Oder in der Facebook-Gruppe geht das auch, da kann ich dann ein Standbild auswählen. Ja, aber kommen wir jetzt mal zur Praxis. Denn es ist eigentlich schon ein recht schöner Weg, wenn man nicht immer sich selbst oder was anderes streamen möchte, einfach nur mit Standbild etwas und mit Ton zu übertragen. Es gibt auch schöne Effekte, die man da einbauen kann, so Musik zum Beispiel, und dann gibt es auch schöne Videoeffekte. Man kann die Kommentare lesen, übrigens Voice-Over-Nutzer können das nicht, außer man hat ein zweites Gerät. Und noch was, die Facebook Live Audio Übertragung funktionieren nur mit einem mobilen Endgerät, mit der Facebook-App. Sie funktionieren nicht mit facebook.de oder m.facebook.de, also mit der mobilen Seite im Browser. Denn dort ist einfach diese Funktion noch nicht eingebaut. Man könnte das natürlich auch anders machen, dieses Live-Video dann auch mit Standbild, aber wir wollen das ja immer schön mobil haben und es soll ja alles immer recht einfach sein. Und deshalb geht das halt in unserer heutigen Zeit ja üblich. Wie kann es anders sein mit einem Smartphone oder Tablet? Man kann sich übrigens diese Live-Audios, genauso wie die Live-Videos, nur mit der Facebook-App und der nicht mobilen Facebook-Seite im Webbrowser ansehen. Ja, kommen wir jetzt mal zur Praxis. Ich stehe aktuell auf der Taste Was machst du gerade? Und wische mal weiter nach rechts. Profilbild. Taste. Live. Taste. Auf diese Taste müssen wir doppeltippen. Wir sehen den Nutzer einfach auf Live. Aufnahme. Jetzt haben wir den ganz normalen Live-Bildschirm und ich wische einfach mal durch. Schließen. Taste. Kamera umschalten. Frontkamera aktiv. Blitz aus. Wähle die Privatsphäre-Einstellungen und den Ort zum Teilen aus. Freunde. Beitrag. Story. Taste. Ja, hier können wir einfach auswählen, wo wir das teilen. Beschreibung hinzufügen. Ellipse. Beschreibung hinzufügen. Ellipse. Text. Wenn ich hier doppelt tippe, kann ich eine Beschreibung hinzufügen. Da kann ich irgendwas schreiben. Zum Beispiel, herzlich willkommen zur Live-Übertragung, schreibt fleißig in die Kommentare, ich beantworte das dann oder irgendwie sowas. Personen markieren, Taste. Ganz normale Personen markieren Funktion. Gefühl-Aktivität, Besuch, Taste. Also einfach die normalen Funktionen, wie bei einem Beitrag oder eben einem Live-Video. Thema auswählen, Taste. Thema auswählen. Jetzt weiß ich nicht, ob das Theme oder Thema heißt, schon bekommen. Thema auswählen, großes T, H-E-M-A. Ah ja, ein Thema können wir Anton. Das zum Beispiel auswählen. Ob es jetzt Community sein soll oder irgendwie so. Ich lasse das immer auf Standard. Thema auswählen. Hat Live-Video-Thema ausgewählt. Taste. Live-Video starten. Taste. Wenn wir jetzt hier doppelt tippen, starten wir natürlich ein Live-Video. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Wir müssen einfach nochmal weiterwischen. Liste der Overlay-Effekte. Taste. Live-Video starten. Optionen. Taste. Und genau diese Taste brauchen wir. Option. Starte eine Live-Audio-Übertragung. Taste. Hier müssen wir doppelt tippen. Aufnahme. Jetzt sind wir wieder im Bildschirm, aber dieses Mal für die Live-Audio-Übertragung. Schließen. Taste. Kamera umschalten. Frontkamera aktiv. Ich finde das immer doof, weil hier ist ja auch noch dieses Live-Video-Zeug drin, was man einstellen kann. Ich finde es eigentlich schade, dass man nicht einfach Live-Video oder Live-Audio gleich neben der Schaltfläche Was machst du gerade aussuchen kann. So ist es ein bisschen umständlicher und nicht gleich ersichtlich. Blitz aus. Taste. Hochladen. Taste. Bei diesem Hochladen könnte man hier ein Standbild hochladen. Ich lasse es immer auf Standard. Wähle die Privatsphäre-Einstellungen und den Ort zum Beschreibung hinzufügen. Personen markieren. Gefühl/Besuch. Thema auswählen. Thema auswählen. Live-Audio starten. Taste. Ja, und das ist es auch schon. Live-Audio starten. Wenn wir jetzt hier doppelt tippen, wird die Live-Audio-Übertragung gestartet. Live-Audio starten. Abbrechen. Taste. Aufnahme. Ja, sind wir auch schon live. Live. Live. Und wenn ich das Ganze jetzt beenden möchte, ist es ein bisschen doof. Aufnahme. Müssen wir hier auf Aufnahme einladen. Und kommentieren. Hier beenden. Auf Taste. Beenden. Beenden. Abbrechen. Taste. Abbrechen. Gibt auch so einen coolen Effekt. Taste. Video wenn man übrigens auf Kommentieren drückt, kann man nur selbst kommentieren. Man kann leider die Kommentare nicht sehen. Bei einer Facebook-Seite kann man übrigens auch noch die Zuhörerzahl sich anschauen. Ich werde das aber jetzt hier auf Facebook-Seiten nicht zeigen. Genauso wie bei einer Gruppe kann man auch die Zuhörer sich ansehen. Als Blinder mit VoiceOver auch recht schwierig. Da steht immer nur Profilbild, Bild und das ist ein bisschen doof. Also da muss Facebook wirklich noch dran arbeiten, was die Barrierefreiheit dieser Funktion hier angeht. Ja, er hat jetzt hier gerade schon gesagt, Video abspielen, das hatte ich ja vorhin schon erklärt, dass es eben jetzt ein Video mit Standbild ist und eben kein reines Audio. Aber keine Sorge, ihr selber werdet nicht ersichtlich sein. Diese Buttons übrigens für diese Effekte, die ich erwähnt hatte, sind für Blinde auch nicht zugänglich, was ich sehr schade finde. Aufnahme. In den Aufnahmen speichern. Taste. Mit dieser Schaltfläche können wir das Ganze unserer Fotos-Videos-Bibliothek hinzufügen. Leider nicht der Audiomediathek, aber ist ja klar wegen dem Videoformat. Hatte ich ja eingangs erklärt. Privatsphäre auswählen. Freunde. Taste. Hier könnten wir die Privatsphäre auswählen, wenn wir das jetzt hier als Beitrag verfassen möchten, also posten. Man kann wie bei einem Live-Video das Live-Audio auch nachträglich posten. Löschen. Taste. Oder einfach löschen. Ich mache löschen. Mir ist das ehrlich gesagt nicht ersichtlich, warum ich das posten will. Dann kann ich einfach gleich ein Video in der Kamera-App machen und das dann auf Facebook schicken. Also ich finde das eigentlich besser, wenn die Leute da live an mich dann gebunden sind. Löschen. Hinweis. Live-Audio löschen. Hier sagt er auch Live-Audio, aber nicht vergessen, ist einfach ein Video mit Standbild. Bist du sicher, dass du dieses Live-Audio löschen möchtest? Abbrechen. Löschen. Ja, Taste. Dann löschen. Video abspielen. Kamera. Taste. So, und jetzt sind wir auf einem ganz normalen Facebook-Bildschirm. Kann ich hier einfach durchwischen. Marketplace. Benachrichtigungen. 6 neu. Tabulator. 4 von 5. Das kennen wir ja eigentlich schon alles. So ist es also sehr einfach möglich, auch ohne Video live zu gehen. Zwar nicht ganz ohne Video, aber immerhin ohne sich selber zu filmen oder irgendetwas anderes zu filmen oder irgendwie die Kamera abzudecken. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt einfach Audio streamen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Episode. Und nicht vergessen, lasst einen Daumen nach oben bei Facebook da, facebook.com/Kuva-Netzwerk und natürlich auch regelmäßig auf unserer Webseite vorbeischauen, kuva-netzwerk.de. Da findet ihr unter Angebote unsere Angebote, unter Podcast diesen Podcast und unter Events unsere Events, diese Facebook Live zum Beispiel, von denen ich auch vorhin erzählt habe. Wir haben aber natürlich auch noch weitere vielseitige Events. Darüber werdet ihr unter dieser Eventseite, die ich gerade erwähnt hatte, noch einiges erfahren, wenn es soweit ist. Und natürlich auch im Neuigkeitenbereich unserer Webseite. Diese findet ihr einfach, wenn ihr mit eurem Cursor weiter nach unten geht, beziehungsweise die Seite einfach nach unten scrollt. Das ist ganz einfach über unserem Footer, wo steht, folge uns auf Facebook. Ja, dann bis zum nächsten Mal und wenn ihr auch mal eine Frage habt, könnt ihr sie uns gerne stellen. Und ihr könnt natürlich auch selber einen Podcast produzieren, den uns einfach zukommen lassen und er wird dann hier veröffentlicht. Nun möchte ich euch aber nicht länger aufhalten und sage Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe.